Salvungsvolle

sind die Schritte. Ihr Unglück sind die Schritte. Wer trampelt durch den Künstlerbau? Wo ist mir der Buchs von der Schnau? Wer stellt das Netz als Jäger? Wer ist der Geldsackpfleger? Wer ist der Zankerreger und der Bazillenträger? Der Biedere, der Freundliche, das tat mit Neue schön.